Hey guys, I'm going to show you something. Hallo Leute, ich zeige euch etwas. Good morning, by the way. Übrigens, guten Morgen. When I saw that, it just touched me deeply. Als ich das sah, hat es mich einfach tief berührt. Do you know, when God drove Adam and Eve out of the Garden of Eden, it was an act of grace and not an act of punishment or judgment. Als Gott Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieben hat, war es ein Akt der Gnade und nicht ein Akt der Bestrafung oder der Verurteilung. What? What? Yes. Ja. It was an act of grace. Es war ein Akt der Gnade. Think. Denke nach. God put in the middle of the garden the tree of life. Gott hat mitten in diesen Garten den Baum des Lebens gestellt. So right there in the middle of the garden there was this perfect tree. Also mit im Garten war dieser perfekte Baum. Which was accessible for Adam and Eve. Der für Adam und Eva zugänglich war. In fact, God even told them to freely eat from every tree that included the tree of life. In Wahrheit sagte Gott, dass sie von jedem Baum nach Herzenslust essen sollen, was den Baum des Lebens mit einbezog. So what happened? Was passierte? Man sinned. Die Menschen sündigten. Man sinned and the sin in man became so rapidly evil so quickly. Die Menschen sündigten und die Sünde im Menschen wurde so schnell bösartig. That very soon after Adam and Eve sinned, humanity was so destroyed. Dass sehr bald, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, die Menschheit so zerstört war. Think. Denk nach. When God said in Genesis 6 verse 5 one of the very sad statements. Als Gott in 1. Mose 6, 5 eine der sehr traurigen Aussagen sagte. And God saw. Da aber der Herr sah. That the thoughts of the hearts of men were evil continually. Dass der Menschen Bosheit groß war. You know, sometimes I think the saddest statement in the whole Bible must be the Bible says and God repented that he made man. Manchmal denke ich, dass die traurigste Aussage in der ganzen Bibel der Satz sein muss, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte. When he saw how wicked and evil man had come so quickly. Als er sah, wie die Menschen so schnell, so bösartig geworden sind. And he destroyed the earth by flood. Und er zerstörte die Erde durch die Flut. So what has religion done? Was hat die Religion getan? Religion made God this angry, evil, punishing God. Religion hat Gott zu diesem zornigen und strafenden Gott gemacht. No. Nein. So why did God drive Adam and Eve out of the Garden of Eden if it wasn't in anger and punishment? Warum vertrieb Gott Adam und Eva aus dem Garten Eden, wenn es nicht aus Wut und Bestrafung heraus geschah? It was an act of grace. Es war ein Akt der Gnade. Look how quickly humanity got evil. Can you imagine if they would have lived forever? Schau, wie schnell die Menschheit bösartig wurde. Kannst du dir vorstellen, wenn sie ewig leben würden? Imagine Hitler living forever on this earth. Stell dir vor, Adolf Hitler würde ewig auf dieser Erde leben. Imagine all the evil dictators living forever on this earth. Stell dir vor, all die bösartigen Diktatoren würden für immer auf dieser Erde leben. Earth would be the biggest hell on earth that exists. Die Erde wäre die größte Hölle, die es gibt. It would be a place where there would be nothing but eternal torment and suffering. Es wäre ein Ort, wo es nichts anderes geben würde als ewige Qual und ewiges Leiden. So when God saw how evil man became, he said, I have to take the access away from the tree of life, because otherwise they're going to murder each other. Als Gott sah, wie bösartig die Menschen wurden, sagte er, ich muss den Zugang zum Baum des Lebens wegnehmen, weil sie sich sonst umbringen werden. So what religion has made an angry punishment, in reality has been an incredible act of grace. Was die Religion zu einer wütenden Bestrafung gemacht hat, ist in Wirklichkeit ein unglaublicher Akt der Gnade. So God cut man off from the access of this tree of life, because he knew it's going to be so bad, I have to protect the people. Gott schnitt den Zugang zum Baum des Lebens ab, weil er wusste, es wird so schlimm werden. Ich muss die Leute beschützen. God in his goodness has to position himself to protect the people he loves. Gott musste in seiner Güte sich selber positionieren, um seine Leute, die er liebt, zu beschützen. But of course, what has religion done? Aber natürlich, was hat die Religion gemacht? Always blame everything on God and distort his image. Immer Gott für alles die Schuld gegeben und seinen Ruf zerstört. Let me ask you a question. Lass mich dir eine Frage stellen. What do you think why Adam and Eve were hiding in the garden from God? They never had a problem with God. Warum versteckten sich Adam und Eva vor Gott? Sie hatten nie ein Problem mit Gott. Think about it. Denk darüber nach. God never did a bad thing to them. Gott hat ihnen nie etwas Schlimmes angetan. God only did show kindness and goodness and love to them. Gott zeigte ihnen nur Liebe, Freundlichkeit und Güte. Why did they hide? Warum versteckten sie sich? Why did they hide from a God who has done nothing ever wrong to them? Warum verstecken sie sich vor einem Gott, der ihnen nie etwas Falsches angetan hatte? You know why? Weißt du warum? Because through what happened, believing the lies of the devil, now their belief about God had changed. Denn durch das, was geschah, indem sie den Lügen des Teufels glaubten, hat sich nun ihr Glaube verändert. They were fine trusting him before, but suddenly they actually believed in a different God. Es ging ihnen gut, als sie ihm vorher vertrauten, aber plötzlich glaubten sie an einen anderen Gott. They were hiding because they were now were scared. Sie versteckten sich, weil sie sich nun fürchteten. There was no reason to be scared of anything or anyone. Es gab keinen Grund, sich vor irgendetwas oder vor irgendjemandem zu fürchten. But you know what happened? Aber weißt du, was geschah? In the Garden of Eden, through the lies of the devil, he sowed the seeds of doubt in the goodness of God into their heart. Im Garten Eden, durch die Lügen des Teufels, säte die Samen des Zweifels an die Güte Gottes in ihre Herzen. And when they accepted the seeds in their hearts, they now believed something different about God. Und als sie die Saat in ihren Herzen annahmen, glauben sie nun etwas anderes über Gott. God never changed. Gott hat sich nie verändert. Man's belief about God had changed. Der Glaube der Menschen über Gott hat sich verändert. So God never drove them out to be because he was angry at them. He drove them out as an act of grace to protect humanity which he loved. Gott hat sie nie vertrieben, weil wütend war. Vertrieb sie als ein Akt der Gnade, die Menschheit, die liebte, zu beschützen. God already promised Jesus Christ the perfect sacrifice right there in the Garden of Eden where they had sinned. Gott hat bereits da im Garten Eden, wo sie sündigten, Jesus das perfekte Opfer versprochen. God already told about the crushing of the head of the serpent. He brought the solution. He did not bring the problem. Gott hat bereits gesagt, dass den Kopf der Schlange zertritt. Wird. Hat die Lösung gebracht, hat nicht das Problem gebracht. God is good, he's always been good and he will never change. Gott ist gut, war immer gut und wird sich nie ändern. We have to reject all the lies about the nature of God. Wir müssen alle Lügen über das Wesen Gottes zurückweisen. Tomorrow we continue. Morgen geht es weiter.